WDR Zeitzeichen. Stichtag heute. 16. März 597 vor Christus. Der babylonische König Nebukadnezar II. Erobert Jerusalem. Zieht Gedanken auf goldenen Flügeln, zieht Gedanken, ihr dürft nicht verweilen. Zur verlorenen Heimat der Süßen zieht Gedanken, lindert der Knechtschaft Qual. Der Gefangenenchor aus der Oper Nabucco von Giuseppe Verdi. Singe Harfe in Tönen der Klage von dem Schicksal geschlagener Hebräer. Als Verkünderin des Ewigen uns sage, bald wird Juda vom Joch des Tyrannen befreit. Die gefangenen Hebräer, das sind die aus Israel deportierten Juden. Und der Tyrann ist der neubabylonische König Nebukadnezar II., italienisch Nabucco, der die Juden nach Babylon deportiert hat. Dort beklagen sie nun den Verlust ihrer Heimat und sehnen die Rückkehr nach Juda herbei. Nabucco ist wohl die berühmteste literarisch-musikalische Aufarbeitung des jüdischen sogenannten babylonischen Exils, jener etwa 70 Jahre andauernden Epoche im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Die ganze Szenerie spielt in Babel, der Hauptstadt des Neubabylonischen Reiches. Nebukadnezar hatte das Königreich Juda unterjocht und den Großteil der jüdischen Oberschicht nach Mesopotamien verschleppt. Juda war zu dieser Zeit nur ein kleines Staatsgebilde in Palästina mit der Hauptstadt Jerusalem. Schon seit Jahrhunderten stand die ganze Region unter dem Einfluss der mesopotamischen Großmächte im Osten. Damit sind das Assyrische und seit etwa 2 Jahrzehnten auch das Neubabylonische Reich gemeint, im Land zwischen Euphrat und Tigris im heutigen Irak. Die davidischen, jüdischen Könige in Jerusalem waren in diesen Jahrzehnten und Jahrhunderten immer in der Zwangslage, entweder mit Assur, dann mit Babel zu kollaborieren, als Vasallenstaaten, oder sich der Versuchung anheimzugeben, mit Ägypten an der Südseite zu kollaborieren. Ulrich Berges, Professor für alttestamentliche Exegese an der Universität Münster. Juda, Judäa, Jerusalem ist in den Sog der Großmächte gekommen und ist praktisch zermalmt worden. Wie vorher Samaria, wie Moab, wie Edom, wie Ammon zwischen den Blöcken Mesopotamien und Ägypten. Die judäischen Vasallenkönige versuchten, sich wie einst David gegen Goliath aus dem Joch der Herrscher aus dem Zweistromland zu befreien. Das konnte König Nebukadnezar nicht zulassen und zog mit seinem Heer nach Palästina. Der Grund war also der Bruch der Vasallentreue gegenüber dem Großimperium. Die Vasallenkönige mussten treu bleiben, sie mussten tributpflichtig werden und sie mussten Tribute zahlen. Aber wer diese Bundestreue brach, der hatte mit schwerster Vergeltung zu rechnen. Den genauen Tag der ersten Eroberung Jerusalems durch Nebukadnezar kennen wir aus einer babylonischen Keilschriftchronik aus Stein. Es war der 16. März 597 vor Christus. Die ungefähren Ereignisse überliefert die Bibel. Die biblischen Zeugnisse in den Geschichtsbüchern sind da auch nach neuesten Erkenntnissen sehr vertrauenswürdig. Im zweiten Buch der Könige des Alten Testaments heißt es: Zu der Zeit zogen herauf die Kriegsleute Nebukadnezars, des Königs von Babel, gegen Jerusalem und belagerten die Stadt. Aber Jojachin, der König von Juda, ging hinaus zum König von Babel mit seiner Mutter, mit seinen Großen, mit seinen Obersten und Kämmerern. Und der König von Babel nahm ihn gefangen im 8. Jahr seiner Herrschaft. Und er nahm von dort weg alle Schätze im Hause des Herrn und im Hause des Königs und zerschlug alle goldenen Gefäße, die Salomo, der König von Israel, gemacht hatte im Tempel des Herrn. Und er führte weg das ganze Jerusalem, alle Obersten, alle Kriegsleute, 10.000 Gefangene und alle Zimmerleute und alle Schmiede und ließ nichts übrig als geringes Volk des Landes. Nebukadnezar setzte einen neuen König in Jerusalem ein. Doch mehrfach lehnten sich die Judäer gegen die Zentralgewalt in Babel auf, in der Überzeugung, dass Gott das auserwählte Volk nicht im Stich lassen würde. Es folgten zwei weitere babylonische Strafexpeditionen, 587 und 582 vor Christus, die ebenfalls umfangreiche Deportationen zur Folge hatten. Jerusalem lag in Schutt und Asche, der Tempel, zentraler Opferplatz der gesamten jüdischen Gemeinschaft, war vollständig zerstört. Im Ergebnis waren etwa 25.000 Menschen, ein Viertel der gesamten Bevölkerung Judas, ins Zweistromland verbracht worden. Es wurden deportiert natürlich diejenigen, die man dann auch im Fremdland gebrauchen konnte, nämlich Handwerker, Führungsklasse. Das babylonische Exil war ein traumatisches Ereignis für ein ganzes Volk. Die erste monotheistische Weltreligion, das Judentum, stand buchstäblich vor dem Nichts. Ulrich Berges von der Universität Münster. Mit der Zerstörung des Tempels konnte kein Opferkult mehr stattfinden, weil der Tempel war der einzige Ort, an dem geopfert werden durfte. Und das durften nur die Priesterklasse machen. Da muss man sich vorstellen, als wenn übermorgen oder morgen man sagte, es gibt keine Kirchen mehr, es ist alles geschlossen, es gibt auch keinen Papst mehr, es gibt keine Bischöfe mehr, keine Messfeier mehr. Anders als bei den Deportationen der Assyrer in den Jahrhunderten zuvor, gab es unter Nebukadnezar keine Neuansiedlungen fremder Volksgruppen in Palästina. Die Rückkehr in die Heimat und die Wiedererrichtung des zerstörten Tempels blieb eine realistische Hoffnung für die Juden. Darüber hinaus sind die jüdischen Exilanten in Babylon nicht zerstreut worden, sondern man siedelte sie nach Sippen und Stämmen gemeinsam in neuen Dörfern im Zweistromland an. Man darf sich also nicht vorstellen, das ist völlig falsch, dass das in Ketten gewesen wäre, dass sie also in Lagern gelebt hätten, nicht wahr? Sondern sie sind dafür eingesetzt worden, im Fremdland das Land in Mesopotamien mit aufzubauen. Und in dieser Deportation haben sie im Schreiben, im Nachdenken ihre Geschichte bewahrt. Die sogenannten Klagelieder des Alten Testaments, die lange Zeit fälschlicherweise dem Propheten Jeremia zugeschrieben wurden, sind in der Exilszeit in Babylonien gedichtet worden. Juda ist gefangen in Elend und schwerem Dienst. Es wohnt unter den Heiden und findet keine Ruhe. Alle seine Verfolger kommen heran und bedrängen es. Die Straßen nach Zion liegen wüst, weil niemand auf ein Fest kommt. Alle Tore der Stadt stehen öde. Ihre Priester seufzen, ihre Jungfrauen sehen jammervoll drein und sie ist betrübt. Ihre Widersacher sind obenauf, ihren Feinden geht's gut. Denn der Herr hat über die Stadt Jammer gebracht, um ihrer großen Sünde willen. Und ihre Kinder sind gefangen vor dem Feind dahingezogen. Die Erinnerung, das Aufschreiben der alten Erzählungen, Poeme, Lieder, das hat in der Ferne die Identität aufrechtgehalten, stabilisiert. So dass man sagen muss, dass die Exilszeit für die Literatur des alten Ersten Testamentes die wichtigsten Jahre sind. Es ist geschrieben worden gegen das Vergessen. Etwa um das Jahr 520 vor Christus durften die Juden Babylonien wieder verlassen und zurückkehren nach Juda. Das Neubabylonische Reich war zu dieser Zeit schon wieder Geschichte. Mesopotamien und Palästina waren inzwischen unter die Herrschaft der Perser gekommen. Der Machtwechsel bedeutete Freiheit für die Juden in der Diaspora. Großkönig Kyros II. Erlaubte den Exilanten die Rückkehr in ihre Heimat. Die etwa 70 Jahre des babylonischen Exils sind die wichtigste Zeit für die Entstehung des Alten Testaments und damit für die schriftliche Tradition sowohl von Juden als auch Christentum. Auch die fünf Bücher Mose, die Tora, bekamen in dieser Zeit ihre heutige Form. Erst in der Exilzeit werden die Gesetze formuliert, sie werden an Mose angelagert. Und warum Mose? Weil Mose auch in der Wüste war. Man ist wieder in der politischen Wüste, wo man zu Anfang war, nicht wahr? Nur dort, wo JHWH, Jahwe, das Volk in die Wüste geführt hat, dort wird seine Tora auch gegeben. Auch verschiedene religiöse Praktiken der Juden wurden in dieser Zeit zu wichtigen Bestandteilen der jüdischen Identität. Darunter die Einhaltung des Sabbat zu Ehren Gottes. Ulrich Berges, Alttestament-Historiker aus Münster. Dazu kommt, die Beschneidung wurde im Exil als Signum, als Zeichen für die jüdische Identität herausgefunden. In Juda war also Beschneidung, wie auch in Ägypten, war einfach normal. Jeder wurde beschnitten, auch aus hygienischen Gründen. Aber die Babylonier waren nicht beschnitten. Und deshalb konnte nur in Babel das als Signum dienen. Wenn alle beschnitten sind, ja, dann ist das natürlich kein Zeichen. Ne? Und da ist das sozusagen kulturell erfunden worden. Das ist ein Zeichen, wir sind Juden. Die Klagelieder des Alten Testaments, die direkte Verarbeitung des jüdischen Traumas der babylonischen Gefangenschaft, bekamen im Laufe des Mittelalters auch in der christlichen Liturgie ihren festen Platz. Man trug die sogenannten Lamentationes in den Leidenstagen der Karwoche vor, von Gründonnerstag bis zur Osternacht. Entsprechend gibt es zahlreiche Vertonungen der Klagelieder, besonders aus dem 16. Jahrhundert. Unter dem Eindruck der traumatischen Erlebnisse des Zweiten Weltkrieges griffen viele Künstler des 20. Jahrhunderts, jüdische wie christliche, die biblische Klage wieder auf und deuteten sie neu. Rudolf Mauersberger, Kantor der Kreuzkirche, komponierte den Chorzyklus Dresden am Karsamstag des Jahres 1945. In der verheerenden Dresdner Bombennacht vom Februar war wenige Wochen zuvor die Kreuzkirche zerstört worden. 11 der Chorschüler kamen im Bombenhagel um. Der Text geht zurück auf das Buch der Klagelieder, Kapitel 1. Wie liegt die Stadt so wüst, die voll Volkes war? Alle ihre Tore stehen öde. Wie liegen die Steine des Heiligtums vorn auf allen Gassen zerstreut? Bringe uns, Herr, wieder zu dir, dass wir wieder heimkommen. Erneue unsere Tage wie vor Alters. Herr, siehe an mein Elend. Im Judentum kommt die Klageliteratur des Alten Testaments am Fasten- und Trauertag des Tisha B'Av zum Vortrag, am 9. Tag des Monats Av nach dem jüdischen Kalender. In der Synagoge wird das Buch der Klagelieder gelesen. Am Tisha B'Av, an diesem Tag, ist das Lesen der Tora, der Bücher Mose, verboten, weil die Tora ist Quelle der Freude, was gelesen werden soll und darf. Das ist das Buch der Klagelieder, diese 5 Kapitel. Dann die Confessiones des Jeremia, wo Jeremia, der Prophet, sein Leid klagt. Und das Buch Hiob. Tisha B'Av ist seit Jahrhunderten einer der wichtigsten Feiertage im jüdischen Kalender. Vor allem orthodoxe Juden gedenken an diesem Tag der Zerstörung Jerusalems durch Nebukadnezar im 6. Jahrhundert vor Christus. Gleichzeitig aber auch der Zerstörung des Tempels 70 nach Christus durch die Römer und der Vertreibung der Juden aus Spanien 1492. Nach dem Holocaust, hebräisch Shoah, der großen Katastrophe, dem millionenfachen Mord an Juden während des Zweiten Weltkrieges, haben jüdische Autoren in der Klageliteratur des Alten Testaments einen neuen Bezugspunkt gefunden. Die Nobelpreisträgerin Nelly Sachs beginnt ihr Gedicht »O die Schornsteine« von 1947 unter dem Eindruck des eigenen Exils in Schweden mit einem Zitat aus dem Buch Hiob, Kapitel 19, Vers 26. Und wenn diese meine Haut zerschlagen sein wird, so werde ich ohne mein Fleisch Gott schauen. O die Schornsteine, auf den sinnreich erdachten Wohnungen des Todes, als Israels Leib zog, aufgelöst in Rauch, durch die Luft, als Essenkehrer ihn ein Stern empfing, der schwarz wurde. Oder war es ein Sonnenstrahl? So hat die jüdische Literatur des babylonischen Exils jener 70 Jahre im 6. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung auch in der jüngeren Geschichte ihre dichterischen Spuren gezeichnet. Diese literarische Verarbeitung, wo ist Sinn, wo ist der Seiende, wo ist JHWH, der Ewige, in diesem Abgrund des Grauens. Dieses tiefe Ringen um Sinn des Sinnlosen, das hat angefangen mit den Klageliedern des Jeremia, die nicht von Jeremia sind, sondern von exilierten Tempelsängern. Zeitzeichen. Täglich morgens um 8:55 auf WDR 5, abends um 5:45 auf WDR 3 und jederzeit im Netz. wdr.de